Alhamdulillah wa salatu wa salam ala khayr khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alles ook met Allah, dem Herrn der Welt, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sondern unserem Propheten Muhammad, Allahs Segen und Heil und Frieden sei auf ihm. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wie ihr sicherlich wisst, haben die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah begonnen. Und in diesem Jahr haben sie seit gestern schon begonnen. Und so befinden wir uns heute am zweiten Tag von Dhul-Hijjah. Und Allah tabaraka wa ta'ala sprach in seinem edlen Buch sinngemäß: Für den Hajj sind bekannte Monate, nämlich Shawwal bis zum 10. Dhul-Hijjah, festgelegt. Wer sich darum darin, das heißt während dieser Monate, den Hajj auferlegt und sich in den Weihezustand begeben hat, soll sich während des Hajj sexuelle Handlungen, das heißt des Geschlechtsverkehrs und allem, was dazu führen kann, enthalten. Nichts Sündhaftes begehen und nicht streiten. Was immer ihr Gutes tut, Allah weiß darüber Bescheid und versorgt euch mit Reiseproviant, das heißt mit Lebensmitteln und Ähnlichem. Der beste Proviant aber ist die Achtsamkeit. So nehmt euch vor mir in Acht, ihr, die ihr Verstand besitzt. Meine Geschwister, es sind nur noch wenige Tage, dann wissen wir, wem Allah Azza wa Jal dieses Jahr die Hajj gewährt hat. Und sie werden in Arafah sein, der Ort, nach dem sich die Herzen der Gläubigen sehnen. Dort vergibt der überaus Barmherzige seinen Dienern und denen, für die sie beten. Zu Huld Allahs gehört es, dass er Jalla Jalaluhu uns seine Toren öffnet, durch die auch wir, die keine Hajj vollziehen, seine Gnaden erhalten können. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: An keinen Tagen ist die rechtschaffene Tat Allah lieber als an diesen Tagen. Und er meinte damit die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Sie sagten, o Gesandte Allahs, auch nicht der Dschihad auf Allahs Weg. Er sagte auch nicht der Dschihad auf Allahs Weg. Es sei denn, jemand zieht mit seinem eigenen Leib und Vermögen hinaus und kehrt daraufhin mit nichts davon zurück. Hadith bei Bukhari. Diese Texte weisen darauf hin, dass diese 10 Tage die besten Tage des Jahres sind. Die letzten 10 Tage von Ramadan sind zwar auch etwas Besonderes, aber sie wurden nicht als die besten 10 Tage des Jahres bezeichnet. Für gute Taten gibt es keine Einschränkung. Manchen hat Allah Azza wa Jalla das Fasten leicht gemacht. Und anderen hat er das Beten erleichtert. Und wieder anderen hat er Vermögen geschenkt, sodass ihm das Spenden leicht fällt. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith: Behandelt eure Kranken durch Spenden. Aber auch in Schwierigkeiten zu spenden, Entschuldigung, auch, aber auch in schwierigen Zeiten zu spenden, ist ein Grund dafür, dass Allah Übles vom Menschen abwehrt. Denn als sich die Sonnenfinsternis ereignete und die Menschen Angst bekamen, rief er sallallahu alaihi wasallam zum Spenden auf. Er sagte: Wenn ihr also so etwas seht, dann ruft Allah azza wa jal an, verherrlicht ihn als den Größten und spendet. Bukhari und Muslim überliefert ihn. Imam Ibn Daqiq al-Eid sagt zu diesem Hadith: Er sagt, in diesem Hadith steckt ein Hinweis darauf, dass es erwünschenswert ist, zu spenden, wenn Angst herrscht, damit man das Befürchtete abwendet. Wer allerdings keine Angst vor dem Tag der Auferstehung hat, der hat ein ganz anderes Problem. Zu den gewaltigsten guten Taten, liebe Geschwister, gehört die aufrichtige Tauba, sich Allah Azza wa Jalla reuevoll zuzuwenden, zu ihm zurückzukehren. Denn die Taten des Herzens, das sind die gewaltigsten überhaupt. Und zu den Taten, zu den guten Taten an diesen folgenden Tagen gehört, dass der Prophet a.s. uns zum Opfern am Eid-Tag angespornt hat. Er sagte: Wer die Möglichkeit hat, dennoch nicht opfert, soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Wir opfern genauso wie unsere Geschwister, die Qiran oder Tamattu Hajj vollziehen. Man opfert für sich und für seine Familie und folgt damit der Sunna unseres Propheten Ibrahim und Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Mit eigenen Händen zu opfern ist wertvoller als es einen Auftrag zu geben. Allah Azza wa Jal sagt im Koran sinngemäß, und die großen Kamele und Kühe haben wir für euch zu Kultsymbolen Allahs gemacht. An ihnen habt ihr viel Gutes. Das heißt, ihr könnt sie als Reittiere nutzen, ihre Milch trinken und so weiter. Und ihr erhaltet euren Lohn dafür, dass ihr sie als Opfer schlachtet und dafür, dass ihr die Armen davon speist. So sprecht den Namen Allahs über sie aus, wenn es aufrecht und am linken Vorderbein gebunden dasteht. Wenn sie dann nach der Opferung auf ihren Seiten liegen, esst von ihrem Fleisch und gebt davon dem Armen zu essen, der genügsam ist, das heißt, der nicht von sich aus darum bittet, und auch dem, der offen danach fragt, so haben wir die Opfertiere euch dienstbar gemacht, damit ihr Allah dafür dankbar sein möget, dass er euch diese Tiere gefügig machte. Meine lieben Geschwister, das Opfern ist ein Kultsymbol Allahs. Dadurch merkt auch das Kleinkind, dass heute ein besonderer Tag ist. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach einem Bock, das heißt ein männliches Schaf, mit Hörnern verlangte, der schwarze Beine, ein schwarzes Gesicht und einen schwarzen Bauch hat. Als man ihn brachte, sagte er, O Aisha, reiche mir das Messer. Dann sagte er, schärfe es mit einem Stein. Sie tat es, dann nahm er es und den Bock, legte es auf die Seite, opferte es und sprach mit dem Namen Allahs. O Allah, nimm von Muhammad, seiner Familie und seiner Gemeinde an. Hiernach opferte er es, sallallahu alaihi wasallam. Beachtet auch das Alter des Tieres. Jabr radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, schlachtet nur eine Musinna. Eine Musinna ist ein Schaf oder eine Ziege, die mindestens ein Jahr alt ist schon. Und wenn es eine Kuh ist, dann sollte es 2 Jahre alt mindestens sein. Es sei denn, es fällt euch schwer, dann schlachtet ein mindestens 6 Monate altes Schaf. Sahih Muslim überliefert. Meine lieben Geschwister, man hat auch auf die Makellosigkeit des Tieres zu achten. Denn wenn wir Allah etwas hergeben, dann geben wir ihm nicht etwas vom Schlechten, aber muss auch nicht das teuerste Vermögen sein, sondern etwas dazwischen. Ubayd ibn Fayruz sagte, ich fragte den Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, welche Tiere nicht erlaubt sind. Da sagte er, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, stellte sich unter uns hin und sagte, wobei meine Finger kleiner als die seinigen sind und meine Fingerspitzen kürzer als die seinigen sind. 4 Tiere dürfen nicht geopfert werden. Ein offensichtlich einäugiges, ein deutlich erkranktes, ein klar behindertes und ein gebrechliches, das kein Knochenmark mehr hat. Da sagte Ubayd zu Al-Bara ibn Azib, ich verabscheue auch, wenn es zu kurze Zähne hat. Da sagte er, was du verabscheust, das unterlasse, aber verbiete es nicht anderen. Ein Kamel und eine Kuh kann man sich auch zu 7 teilen. Das heißt, normalerweise opfert man für sich selbst und für seine Familienangehörigen ein Schaf oder eine Ziege. Wenn man sich allerdings als Familienvater mit 6 weiteren Geschwistern abspricht und zu 7 ein Kamel oder eine Kuh teilt, dann ist dies ebenfalls in Ordnung. Des Weiteren sind demjenigen, der opfern will, an 10 Tagen von Dhul-Hijjah folgende Dinge untersagt. Er sagte, alayhi salatu wassalam, wer vorhat, ein Tier zu opfern, sobald der Neumond von Dhul-Hijjah eingetroffen ist, der soll weder von seinen Haaren noch von seinen Nägeln etwas nehmen, bis er geopfert hat. Und vergesst auch nicht den Takbir an diesen Tagen, liebe Geschwister. Es ist Sunna häufig und als Mann auch laut zu sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Und das gilt zu jeder Zeit, nicht nur vor und nach dem Gebet oder so, sondern zu jeder Zeit, so häufig man kann. Von jetzt an bis zum Eid-Gebet. Das gilt natürlich für Dinge, die nicht auf der Hajj sind. Viele Menschen unterlassen diese Sunna leider, obwohl Ibn Umar und Abu Huraira radiallahu anhuma sogar auf den Markt hinausgegangen sind und den Takbir laut gesprochen haben, um die anderen daran zu erinnern, den Takbir zu sprechen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer etwas aus meiner Sunna wiederbelebt, die nach mir ausgestorben ist, erhält dieselbe Belohnung wie der, der nach ihr handelt, ohne dass man dafür etwas weniger erhält. Hadith bei Tirmidhi überliefert und er sagte Hadith Hasan. Zu guter Letzt, liebe Geschwister, sei noch darauf hingewiesen, dass inshallah am kommenden Freitag der Arafat-Tag ist. Am kommenden Freitag ist der Arafat-Tag und auf kommenden Samstag ist der Eid-Tag. Also morgen in einer Woche ist der Eid-Tag. Und am Arafat-Tag ist es Sunna zu fasten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich erhoffe mir bei Allah, dass er durch das Fasten am Tag von Arafat die Sünden des vorigen und kommenden Jahres vergibt. Also 2 Jahre Vergebung für einen Tag zu fasten. Was meinst du, was für eine Belohnung du bekommst dafür, dass du im Ramadan fastest? Und deswegen, liebe Geschwister, selbst wenn du nicht an diesem Tag imstande bist zu fasten, aus welchen Gründen auch immer, dann mindestens sollst du die Absicht fassen, dass wenn dieser Grund nicht da wäre, hätte ich gefastet. Und zweitens kannst du Ursache dafür sein, dass ein anderer sein Fasten am Abend bricht, sodass du inshallah die gleiche Belohnung erhalten wirst. Möge Allah tabarak wa ta'ala von mir und euch annehmen. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa barak, Muhammad, wa aqim as-salam.